Welches Aussehen und welche Gestalt haben die Engel? Die Engel haben weder Aussehen noch wahrnehmbare Gestalt, weil sie reine Geister sind, von Gott geschaffen, um zu leben, ohne an einen Leib gebunden zu sein. Diese einfache Natur, wie gesagt, jede Zusammensetzung ist weniger an Einfachheit, aber in diesem Sinne, schon gesagt, sind höhere Geschöpfe, die edelsten Geschöpfe, die Gott gemacht hat, neben der menschlichen Natur Christi natürlich. Der Menschheit Christi, die steht über den Engeln, wie der heilige Paulus klar zeigt, vor allem im Hebräerbrief, nicht nur. Die Engel haben kein Aussehen, noch wahrnehmbare Gestalt, weil sie nicht an einen Leib gebunden sind, wenn sie keinen Leib haben. Können Gestalt annehmen, wie es in der nächsten Frage heißt, aber an sich, ja, so wie sie sind, von Gott geschaffen und sie Gott dienen und die Ehre geben, haben sie keinen Leib. Können auch auf uns einwirken, ohne direkte leibliche Mittel. Können direkt auf unseren Geist einwirken, das Geister. Nicht in derselben Weise wie die bösen Engel, der liebe Gott Mitleid mit uns, aber doch, dass auch die Engel auch in direkter und geistiger Weise beeinflussen.